Wir hatten vereinbart als Thema über die technische Beherrschung von Natur und Gesellschaft uns zu unterhalten, mit dem Untertitel, den ich jetzt mal erkläre. Ich erkläre erstmal den Titel: Von der Aufklärung zur Naturalisierung der Verhältnisse. Wenn man sich die politische Bedeutung des Themas anguckt, dann wird es relativ schnell deutlich, dass dies ein Thema ist, was aufkommt, schon vor 1933, aber insbesondere im Zusammenhang mit der Großen Depression von 1929-33. Und zwar insbesondere im Bereich des Marxismus. Und zwar gibt es dort das Problem, ob diese Krise von 1929-33 noch irgendein emanzipatorisches Potenzial in sich birgt oder nicht. Und nun konnte man in dieser Zeit im Marxismus sehen, dass sich die Verhältnisse gegenüber dem klassischen Liberalismus deutlich verschlechtert hatten, dass die Möglichkeit einer Gesellschaftskritik betraf. Wenn man es mal zuspitzt, konnte man sagen, und wenn man Adorno nimmt, konnte man sagen, das waren noch gute Zeiten, die Marx vorgefunden hat, als man die bürgerlich-liberale Gesellschaft mit ihren eigenen Utopien und ihren eigenen Ansprüchen an Aufklärung unbewusster Verhältnisse konfrontieren konnte und gewissermaßen durch dialektische Kritik diese bürgerliche Aufklärung radikalisiert und dann die bürgerlichen Utopien nicht positiv einklagt, aber als Ideen einklagt. Davon konnte im Imperialismus überhaupt nicht mehr die Rede sein, sodass die Marxisten nach Marx Tod sich auf ein anderes Potenzial stützen mussten, aus dem man dann im Zusammenhang mit Krisen ein kritisches Potenzial glaubte, gewinnen zu können. Und das war die befreiende Kraft der Technologie. Also die Technik, die Produktivkräfte. Danach hätte eigentlich die Große Depression von 1929-33 noch ein befreiendes Potenzial beinhalten müssen. Und deshalb gab es vor den Erhebungen 1918 und auch in der Zeit vor 1933 und auch kurz danach im Bereich des Marxismus noch erhebliche Debatten über Planwirtschaft, über die technische Beherrschung der Natur und die technische Beherrschung der Gesellschaft. Nach 1933 ist das sogar noch im Bereich der kritischen Theorie thematisiert worden. Und es gibt dann, das werde ich nachher wahrscheinlich nochmal vortragen, von Herrn Max Horkheimer einen Aufsatz in der Zeitschrift für Sozialforschung nach dem Januar 1933 veröffentlicht, in der er definiert, dass die wahre menschliche Freiheit in der Beherrschung der Natur in uns und außer uns durch vernünftigen Entschluss bestehen würde und dass diese Zeit, also 1933, vielleicht später einmal gewürdigt würde, als Vorschein einer bewussten Gesellschaft, in der die Menschen planen, nicht nur die Natur unterwerfen, sondern dass die Freiheit in einer planmäßigen Steuerung von Wirtschaft und Gesellschaft besteht. Soweit die Utopie. Und es gab dann nach 1933 nicht nur die deutsche Variante des geplanten Kapitalismus, sondern was dann nach 1945 zum Weltsystem wurde, die amerikanische New Deal-Politik, die versucht hat, Wirtschaft und Gesellschaft plantechnisch zu steuern. Dann hat der Vordenker dieser Richtung im angelsächsischen Raum, John Maynard Keynes, 1936 in seinem Hauptwerk über die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes im Vorwort an die deutschen Leser 1936 darauf hingewiesen, dass diese technische Beherrschung nicht nur der Natur, sondern vor allen Dingen von Wirtschaft und Gesellschaft den Verhältnissen eines totalitären Staates, hat er formuliert, viel eher angemessen wäre, als dem Laissez-faire, dem Liberalismus in den angelsächsischen Ländern, so als er überhaupt noch vorhanden war. Das heißt also, dass dieser Idee einer technischen Beherrschung der Gesellschaft und der Natur, also dass alles Technologie sei, ein gesellschaftlicher Autoritarismus innewohnt. Ungefähr 8 Jahre später hat derselbe Max Horkheimer, der 33 noch die planwirtschaftlichen Versuche in den USA hoch gewürdigt hat und gewissermaßen als Vorschein einer sozialistischen Gesellschaft gefeiert hat, diese alte Einsicht völlig umgedreht, geradezu in den Gegensatz verkehrt und gesagt, die Rationalität der Herrschaft heute ist die technische Rationalität. So kann man das nachlesen in der Dialektik der Aufklärung, wo es um die Erklärung der Barbarei geht. Dass also die technische Rationalität nicht nur das Verhältnis der Menschen zur äußeren und eigenen Natur, sondern auch ein gesellschaftliches Verhältnis ist. Und Herbert Marcuse hat das nachher im eindimensionalen Menschen so auf den Punkt gebracht, indem er mit Bezug auf Marx formuliert, die befreiende Kraft der Technologie wird zur Fessel der Befreiung und sie wird zur gesellschaftlichen Destruktivkraft. Das heißt zur Logik des Autoritarismus. In dem Moment, wo die technische Rationalität universell wird, wird sie gesellschaftlich autoritär und eher die Logik der Barbarei und schon gar nicht die Logik der Befreiung. Man hat dann dieselbe Diagnose noch einmal sehr folgenreich gehabt in der Bundesrepublik Deutschland nach 1961, nicht zufällig das Datum, nicht nur des Mauerbaus, aber das hat damit auch einiges zu tun, sondern erste Ansätze in der Bundesrepublik im Unterschied zu Frankreich und vor allen Dingen zu England und den USA einer technischen Steuerung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das hat damals also sehr niedlich geradezu angefangen, indem man wenige Jahre später ein Gesetz erlassen hat zur Bildung des Sachverständigenrates, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage als wissenschaftlicher Politikberatung. Und das war der Einstieg eigentlich in den wenige Jahre später in Deutschland, in Westdeutschland installierten Keynesianismus. Und da hat es in dem Zusammenhang eine Debatte gegeben, die kurzzeitig ausgelöst worden ist durch einen Kulturkritiker aus der ehemaligen nationalsozialistischen Soziologie-Schule von Leipzig, nämlich Herrn Helmut Schelsky, der eine Theorie über den technischen Staat entwickelt hat und da formuliert hat, scheinbar kritisch, dass in diesem technischen Universum, in dem durch technische Rationalität, Wirtschaft, Gesellschaft, Natur, der Mensch selber bis ins Innerste technisch beherrscht wird, es keine Idee mehr von Freiheit, von Demokratie und Volkssouveränität gäbe, sondern nur noch Sachzwänge, die die neue Form des gesellschaftlichen Autoritarismus seien. Aus dieser Debatte ist nachher hervorgegangen, das hieß dann Technokratie-Debatte, ab 61 bis ungefähr 65, 66. Und dann hat, wie alles in der Bundesrepublik Deutschland, im Bereich der Soziologie Jürgen Habermas übernommen und hat dann sich die Werke des deutschen Telke Parsons zu Gemüte geführt und sehr ausführlich und auch mit viel Fantasie und mit wirklich auch sehr lehrreich die Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann geführt, bis Herr Luhmann 97 gestorben ist. Das heißt, das ist eine Debatte, die für die erst Westdeutsche und dann die deutsche insgesamt Soziologie-Debatte ganz folgenreich gewesen ist. Also diese Frage einer technischen Beherrschung von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur in Rücksicht auf das Problem, ob unter diesen Verhältnissen einer universell gewordenen Technik ein Autoritarismus gesellschaftlicher Art, der dann ursprünglich den SS-Staat geprägt hat und später aber auch in der Verdrängung, in der Wiederkehr des Verdrängten dann wieder auftaucht, ob so ein Autoritarismus überhaupt vermeidbar ist. Das ist also so als Einleitung mal der politische Hintergrund dieser Fragestellung. Das heißt, es könnte auf den ersten Blick so erscheinen, dass man sagt, gut, technische Beherrschung von Natur und Gesellschaft, ganz interessant, aber die politische Relevanz ist insbesondere in Deutschland, was den gesellschaftlichen politischen Autoritarismus betrifft, natürlich vorhanden. Und es geht im Grunde um die Debatte, ob Krisen überhaupt noch ein kritisches Potenzial haben oder nicht. Und das ist ja im Grunde eigentlich eine Debatte, die wir bis heute haben, auch im Zusammenhang mit der in Deutschland vielleicht überwundenen Krise seit 2008, aber überwunden ist sie ja mitnichten, wie man an der EU merkt. Und das steht ja weiterhin auf der Tagesordnung. Ich werde jetzt aus Zeitgründen, sonst müsste ich 3-4 Stunden reden, was vielleicht für einen Sonntag ginge, das so machen, dass ich den Vortrag in 4 Teile einteile. Nämlich einmal möchte ich nochmal eine Einleitung eine etwas anderen Art machen. Das hier war jetzt eher mal, um deutlich zu machen, welche politische Relevanz das Thema hat. Und dann geht es darum, wie in der Ankündigung vorgetragen oder niedergelegt, dass das Problem einer rationalen technischen Beherrschung der Natur ein Problem ist, was zum ersten Mal in dieser Weise in der Epoche des Liberalismus auftaucht. In der Epoche der bürgerlichen Aufklärung und der bürgerlichen Revolution. Und da hat man zum ersten Mal einen Begriff der Natur und einen Begriff der Technik, wo die Natur wirklich nur zum Mittel gemacht wird und zum Gegenstand einer Beherrschung für ökonomische, gesellschaftliche Zwecke. Da wird die Natur zum ersten Mal wirklich zum Objekt gemacht, was sie vorher nicht ist. Das heißt, man müsse nach der Einleitung, die gleich kommt, zweitens erstmal sagen, was ist Natur eigentlich vorher und was ist Gesellschaft vorher und was könnte Technik vorher überhaupt heißen. Das heißt, man kann nicht sagen, ein für alle Mal, wir definieren mal, was Natur ist. Das ist gewissermaßen überhistorisch gegeben und Gesellschaft ist auch nicht überhistorisch gegeben und Technik eben auch nicht. Also erstmal, was heißt das, bevor es so etwas gibt wie im Liberalismus? Im Liberalismus, das ist der entscheidende Punkt, gibt es also zum ersten Mal diese Idee einer technischen Naturbeherrschung als Gegenbild zur Idee der bürgerlichen Freiheit. Und da haben wir die verschiedenen Revolutionen, also die zum Beispiel die französische, die amerikanische Revolution, die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Revolutionen, auch in England die Herausbildung des Proletariats zum Beispiel und eben auch die industrielle Revolution. Und diese erste industrielle Revolution zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Natur wohl zum Mittel macht und zum Objekt ökonomischer Verwertungsinteressen, aber diese technische Naturbeherrschung noch keine Naturbeherrschung ist im Sinne von systematischer Umsetzung von Wissenschaft in Technologie. Das erfolgt erst dann, nach der großen Depression 1873-79, mit der der Imperialismus beginnt. Und da wird zum ersten Mal Wissenschaft in Technik umgesetzt, mit der einen Ausnahme vielleicht, dass am Anfang des 19. Jahrhunderts die Dampfmaschine zur Lokomotive entwickelt wurde. Das ist wirklich eine Ausnahme in der ersten industriellen Revolution. So eine Umsetzung kann man kaum sagen von Wissenschaft in Technik, aber dann 1873, 79 ist das so. Und da wir hier an einer technischen Universität sind, in dieser Zeit werden auch in Deutschland die ersten technischen Universitäten überhaupt erst gegründet. Genau mit dem Ziel, Wissenschaften für technische Umsetzung im ökonomischen Verwertungsinteresse zu schaffen. Und die Kehrseite, das Spiegelbild, ist, dass in der Zeit die Gesellschaft nicht mehr eine Gesellschaft ist und die Ökonomie nicht mehr eine Ökonomie ist, der Freiheit, sondern der Notwendigkeit. Das heißt, wir haben vorher in der Theorie im Liberalismus die klassische politische Ökonomie als eine Gesellschaftstheorie der Menschenrechte. Und wir haben ab 1873, 79 die ökonomische Wissenschaft als Fachwissenschaft und nicht mehr als Gesellschaftstheorie. Und sie heißt in Deutschland auch nicht zufällig Volkswirtschaftslehre mit dem schönen Namen Volk dabei, was eine ganz andere Bedeutung hat als die Gesellschaftsökonomie in Schottland oder England oder Frankreich. Und die Hauptvertreter dieser Volkswirtschaftslehre sitzen dann in Wien und erklären zu der Zeit, dass die Gesetze der Ökonomie von unserem Willen, von unserem freien Willen ebenso unabhängig sind wie die Gesetze der Chemie vom freien Willen des Chemikers. Das heißt, dort ist die Ökonomie nicht mehr gedacht als ein System der Freiheit, der Gleichheit, des Kosmopolitismus, des allgemeinen Interesses, der Volonté générale und ähnlicher Dinge, sondern es ist ein System der Naturnotwendigkeit, sodass man auf der einen Seite hat die systematische Umsetzung von Wissenschaft zur technischen Naturbeherrschung und auf der anderen Seite die systematische Umsetzung von Wissenschaft zur technischen Beherrschung der Gesellschaft. Und diese beiden Dinge gehören in der Zeit zusammen und es geht mir um diesen Umstand. Und dann werde ich ganz zum Schluss nochmal einen kleinen Ausblick machen, wie die Geschichte weiterläuft. Was nicht ganz uninteressant ist, aber aus Zeitgründen geht das nun unter Garantie nicht mehr. Aber der entscheidende Punkt ist, also diesen Umsteig zu haben. Und so etwas, wie es weitergegangen ist, habe ich ja vor 10 Minuten schon ungefähr gesagt, zum Beispiel mit der Technokratiedebatte und der Frage der großen Depression von 29, 33 und der erwarteten und nicht eingetretenen Revolution und dem Eintreten der Barbarei und so weiter. Wenn man sich anguckt, als Einleitung, technische Beherrschung von Natur und Gesellschaft und sich in der Philosophiegeschichte anguckt, in der Ideengeschichte, und das ist dann nicht nur die Ideengeschichte, sondern das bestimmt dann auch die jeweilige Lebenspraxis, was Natur heißt. Da denkt man erstmal, das ist ja was ganz Einfaches. Und dann könnte es doch werden, etwas schwierig werden, wenn man nachdenkt, wo Natur so auftritt. Also nicht nur in Bezug auf das, was man so landläufig Natur nennt, trivial Natur nennt, also Naturgesetze, Naturwissenschaften, Naturschutz und ähnliches. Man spricht ja zum Beispiel von einer Natur der Sache und fragt sich, was das eigentlich ist. Könnte man das auf Deutsch übersetzen und sagen, das Wesen ist der Sache. Und wenn man wissen will, was das Wesen ist, dann könnte man sagen, um mich darüber zu informieren, könnte ich ja den zweiten Band von Hegels Logik lesen, die Wesenslogik. Und dann weiß man, dass man da ein paar Monate mit zu tun hat, mit dem Wesen, mit der Natur der Sache. Was ist das eigentlich? Adam Smith, das Hauptwerk, heißt eine Untersuchung, über, das wird im Deutschen auch teilweise mit Wesen übersetzt, über die Natur des Wohlstands der Nationen. Und damit meint er Natur nicht im Sinne von Gesteinen oder Vögeln oder Tieren, dann ist, solange es Philosophiegeschichte gibt, immer die Frage behandelt worden, was ist der Mensch, hat Immanuel Kant mal gesagt. Das heißt, die Frage, worin besteht die Natur des Menschen? Oder gibt es Naturgesetze der Gesellschaft, sagt sogar Herr Marx, metaphorisch, in der Einladung zum Kapital. Man kennt in der Naturrechtslehre das Naturrecht und die Idee eines Naturzustandes, den es irgendwann einmal nicht empirisch gegeben haben sollte, sondern eher als Idee vor einem Gesellschaftszustand. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich natürlich? Natürlich Natur, es gibt ein schönes Buch über natürlich Natur, was ist an der Natur natürlich? Und dann lernt man, wenn man sich damit beschäftigt, dass an der Natur, die wir heute haben, natürlich nichts mehr natürlich ist. Und dann könnte man denken, dass Natur vielleicht eher eine Metapher ist, eine Fantasie über einen ursprünglichen, unmittelbaren Zustand. Bei der Gesellschaft wird es noch schwieriger. Also eigentlich sind wir gewohnt, heute von Gesellschaft zu reden. Man weiß aber gar nicht so genau, ob man davon reden sollte. Zum Beispiel die europäische Integration hieß ja immer europäische Wirtschaft, nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft. Dann kann man bei Herrn Karl Marx und anderen lernen, wenn man zum ersten Mal von Gesellschaft reden kann. Und zwar sagt er vor 1848, das tritt dann ein, wenn sich die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse, verselbstständigt haben gegenüber den Individuen und gegenüber der Natur. Sodass die Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dessen, was man Gesellschaft nennt, und zum ersten Mal im genauen Sinne Gesellschaft nennt, immer ein Spiegel dessen ist, was die Verselbstständigung der Natur auf der anderen Seite betrifft. Dass man zum ersten Mal von Natur spricht, im Unterschied zur Gesellschaft. Wenn man das, was man so liberal-gesellschaftliche Welt genannt hat, nimmt und geht damit in die Antike, also zu den antiken Philosophen, dann gibt es da natürlich überhaupt gar keine Gesellschaft, natürlich, sondern die Abstammungsgemeinschaft der Fürsten bei Homer, es gibt das Haus, es gibt die römische Familie, da gibt es keine Gesellschaft, es gibt die subsistenzorientierte Landwirtschaft, dann gibt es in der Renaissance im 15. Jahrhundert schon die Rede von einer Gesellschaft, aber da ist auch die Geselligkeit eines Hauses gemeint, zu dem manchmal einige 10, manchmal einige 100 Personen gehören können. Das ist also keine Gesellschaft im modernen Sinne. Dann gibt es etwas später die Rede bei Thomas Hobbes und John Locke, 17. Jahrhundert, die Rede von einer politischen Gesellschaft, das sagt auch Immanuel Kant noch am Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann taucht ungefähr um 1800 zum ersten Mal auf die Vorstellung, dass es eine Gesellschaft gibt, die nicht Geselligkeit, die nicht Gemeinschaft ist, die nicht zur Natur gehört, sondern die rein für sich Gesellschaft ist und den Individuen so gegenübersteht und der Natur so gegenübersteht. Und zwar so gegenübersteht, dass sie allem anderen so vorausgesetzt ist, dass Marx nicht nur sagt, die Verhältnisse haben sich verselbstständigt, sondern dass er immer davon spricht, auch durchaus im Sinne der liberalen Theoretiker seiner Zeit, dass sie sich verselbstständigen Verhältnisse über die Menschen herrschen. Das heißt immer die Herrschaft der Verhältnisse, kann man mehrfach nachlesen. Bei Technik ist es so ähnlich. Ganz lange ist die Idee, die mit Technik verbunden ist, die jedenfalls im bürgerlichen Zeitalter, dass Technik einen Fortschritt verbirgt, einen technischen Fortschritt, bis um 1900 und vor allem um 1915 natürlich die Idee nicht mehr haltbar ist, weil die Rationalität, die bis dahin als Produktivkraft umsetzbar schien, und den Reichtum der Nationen hervorzubringen schien, den Tod der Nationen hervorgebracht hat und zur Destruktivkraft geworden ist und im ganzen 20. Jahrhundert zunehmend zur Destruktivkraft geworden ist. Dann ist es mit der Technik auch deshalb besonders schwierig, und das sieht man dann am Ersten Weltkrieg insbesondere, dass die Frage ist, was ist das eigentlich, wenn wir da im Alltag über Technik reden? Also gemeinhin, wenn irgendjemand Technik sagt, denkt man immer an technische Naturbeherrschung oder an solche Geräte. Und dann merkt man, dass es Techniken ganz anderer Art gibt. Also jeder, der Sozialpädagogik studiert, studiert ja irgendwas, was Sozialtechnik ist. Oder wer Ökonomie studiert, studiert ja auch etwas, was sich sozialtechnisch, also zur technischen Beherrschung der Gesellschaft umsetzen lässt. Wer Psychologie studiert, studiert auch ein Fach, da braucht man nur die Jahresberichte von Amnesty International nachzugucken, ein Fach, das man so oder so verwenden kann. Also mit Psychologie kann man Menschen, wenn ich sage gesund machen, aber jedenfalls etwas gesünder. Es gibt aber auch Psychotechniken, die als Foltertechniken eingesetzt werden. Also man kann damit Schizophrenie lindern, man kann aber auch Schizophrenie herstellen mit bestimmten Psychotechniken. Und wir kennen ja auch alle Kommunikationstechnik und Ähnliches, dass es so etwas zu geben scheint. Und dann kann man sich genauer mal überlegen, was Technik heißen könnte. Also man ist sich jedenfalls, wenn man von Aristoteles bis heute guckt, einigermaßen einig darüber in der Philosophiegeschichte, das ist etwas einfacher als mit dem Naturbegriff, dass Technik immer etwas ist, ein Wissen, das auf ein Herstellen von Dingen gerichtet ist und ein entsprechendes Handeln. Und wenn es um ein entsprechendes Wissen geht, dann ist dieses Wissen nie gebunden daran, dass es sich auf die Natur oder die Gesellschaft, auf die Innenwelt, auf das Seelenleben oder Ähnliches herstellt, sondern es geht immer nur um die Form. Das heißt, es geht immer nur um die Frage der sogenannten Zweckrationalität. Das heißt, dass man für bestimmte vorgegebene Zwecke bestimmte Mittel bereitstellt oder anders gesagt, dass man die Kausalität von Ursache und Wirkung in das Verhältnis von Mitteln und Zwecken übersetzt. Und nur um diese Form geht es erstmal beim technischen Wissen und gar nicht um den Gegenstand. Das Zweite ist, dass sich diese Rationalität umsetzt in ein bestimmtes Handeln. Und das Dritte ist, dass diese Rationalität sich umsetzt in technische Artefakte. Also man kann zum Beispiel nachlesen bei Thomas Hobbes 1651, dass der Staat nichts sei als eine Maschine. Und man kann bei Max Weber um 1910, 1920 nachlesen, dass diese Staatsmaschinerie im Verein mit der toten Maschine in der Fabrik dabei ist, das Gehäuse der Hörigkeit der Zukunft herzustellen. Also in dieser Form eine bestimmte Materialisierung der Technik. Wenn man das zusammennimmt, kann man sehen, dass es keine überhistorische Definition gibt, weder von Natur noch von Gesellschaft noch von Technik. Es ist mal dies, mal das, mal jenes und es kommt darauf an, dies historisch zu entwickeln. Und das würde ich jetzt ganz gerne machen. Punkt 2. Was heißt technische Beherrschung von Natur und Gesellschaft vor der Epoche des Liberalismus? Und ich konzentriere mich vor allen Dingen auf das Thema Natur. Und zwar mache ich das mit einigen Stichworten, in der Hoffnung, dass es plausibel genug ist. Und zwar geht es um einen relativ großen Zeitraum von etwa 2000 Jahren. Wenn man bei der schriftlichen Überlieferung anfängt, und dann wird es besonders plausibel, man kann aufschlagen die Epen von Homer über den Trojanischen Krieg. Der Trojanische Krieg findet statt um 1200 und die Epen von Homer sind schriftlich niedergelegt ungefähr um 700, das heißt ein halbes Jahrtausend nach dem Krieg. Und da geht es um den Krieg, der wird dann geschildert und zwar so, dass man Schwierigkeiten hat und sich vorstellen kann, dass diese Texte eigentlich unübersetzbar sind, weil die Begriffe, mit denen Homer operiert, nicht mal mehr das Griechische der klassischen Polis von Athen betreffen, nicht mal mehr das Griechische von 450 vor Christus sind, sondern da geht einfach alles durcheinander, von heute aus gesehen. Man kann das zum Beispiel daran sehen, also wenn man nicht einfach sagt, da sind also auf gut Deutsch werden griechische Heldensagen erzählt und die sind ganz spannend, also was sie vielleicht für Kinder sagen mögen. Also bei dem entscheidenden Kampf, bevor Troja fällt, zwischen Hektor und Achill. Achill will Hektor töten und jetzt greift alles Mögliche ein, um das zu verhindern. Also herausragend der Fluss Skamandros, der über die Ufer tritt. Und das ist kein Fluss, sondern ein Gott. Und der kämpft gegen Achill und Achill kämpft gegen den Fluss, bevor er gegen Hektor kämpft. Und dieser Fluss ist nicht einfach Wasser, sondern das ist ein Subjekt. Und diese Götter, um die es dort geht, sind immer lebendige Götter, die menschenähnlich sind, so wie die Menschen auch gottähnlich sind. Also wenn man bei den Fürsten, die bei Homer auftauchen, nachguckt, dann ist es immer so, dass im dritten, vierten Grad sie von Göttern abstammen. Und es gibt da immer eine Kontinuität zwischen Göttern und Menschen, zwischen der modern gesprochen übersinnlichen und sinnlichen Welt. Und die Naturerscheinungen sind entweder Symbole, die Götter senden, oder es sind Götter selbst. Also wenn es ein Erdbeben ist, ist es halt ein Zeichen von Zeus. Aber Eos zum Beispiel, die Morgenröte, ist eine Göttin selbst und so tauchen dort überall Götter auf. Und die kämpfen mit den Menschen und es ist vollkommen durcheinander. Und deshalb ist, wenn man das griechische Wort Physis nimmt für Natur, ist es völlig unübersetzbar, weil Natur schon der falsche Begriff ist, weil man dann an eine Natur denkt, die nur noch objektiviert ist und so und nicht mehr die subjektiv ist, die menschlich ist, die mit moralischen Qualitäten ausgestattet ist. Ich lese Ihnen mal einen Text vor und dann ahnt man, was dort an Übersetzungsarbeit vorhanden ist, wenn man über Natur in der Antike redet. Und zwar kommen die ersten wirklichen Philosophen aus der schönen Hafenstadt Milet. In Ionien, in der heutigen Südwesttürkei. Und der bekannteste ist Thales, von dem überliefert ist der Satz, dass alles in der Welt von Göttern voll ist. Das habe ich eben skizziert. Und auf Thales folgt ein Philosoph, der ist weit weniger bekannt, weil er hat kein mathematisches Gesetz erfunden, was man in der vierten Klasse lernt, Anaximander. Und er hat etwas gelehrt, also Thales hat gesagt, alles entsteht aus dem Wasser und dieses Wasser ist etwas Göttliches und der Anaximander erklärt, dass alles aus einem Apeiron entsteht. Das kann man offensichtlich gar nicht übersetzen. Und in dem Zusammenhang gibt es den ersten überlieferten Satz der Philosophiegeschichte, den dürfen Sie jetzt genießen. Der erste überlieferte, aber den können Sie gar nicht verstehen. Ich verstehe ihn jedenfalls auch nicht. Aber man kommt dem so etwas näher. Und zwar geht es darum, wenn man es modern formuliert, dass er zum ersten Mal von einem Naturgesetz redet. Und Sie werden es nicht glauben, wenn Sie das jetzt hören. Aus welchen Dingen aber die Genesis ist für die seienden Dinge. In diese hinein geschieht auch das Vergehen nach der Schuldigkeit. Denn es geben die Dinge einander Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Anordnung der Zeit. Das ist, also die seienden Dinge, das ist sowas, was man auf gut Deutsch Ontologie unter nennt. Also die seienden Dinge, das kennt man noch von Heidegger. Aber dass die Dinge aufeinander folgen und dass dort ein Verhältnis der Schuldigkeit, das heißt also ein modern gesprochen moralisches, juristisches Verhältnis da ist und dieses Naturgesetz ein moralisches Gesetz ist und dass man Moral und Natur dort gar nicht auseinanderhält und deshalb auch zum Beispiel das gar nicht auseinanderhält, was man heute so selbstverständlich auseinanderhält, sein und sollen. Etwas ist und etwas will ich. Und das sind völlig unterschiedliche Dinge, die man seit 1800 weiß, aber hier eben nicht. Da ist das Naturgesetz ein moralisches Gesetz und die Natur ist voller moralischer Qualitäten, subjektiv, lebendig und so weiter und so fort. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung zur Renaissance, weil dort eine Revolution ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht. In der Antike ist die Lehre, dass der Mensch die Welt, die von Göttern voll ist, nicht erkennen kann und die göttliche Weisheit nicht erkennen kann. Es gibt von Sokrates um 430 vor Christus die Unterscheidung zwischen dem Sophos, das ist der Gott, und der allein ist weise, der hat die Sophia. Der Mensch bringt es höchstens zum Philosophen, zum Philosophos. Der weiß, dass er die Weisheit nie haben kann und das weiß er nicht positiv, sondern indem er die dritte Gattung von Mensch kritisiert, die glaubt, die Weisheit zu besitzen, ohne sie zu haben. Das sind die Sophisten. Die glauben, sie zu haben und deshalb verkaufen sie gegen Geld. Das heißt also, dort ist das Selbstverständnis, also der Philosoph kann sich nur durch Kritik, heute würde man sagen durch Ideologiekritik, einen Sophisten der Weisheit nähern, ohne je hinzukommen. Und der entscheidende Punkt ist hierbei, was auch in der Bibel vorkommt, in dem schönen Satz im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort, auf gut Griechisch, am Anfang war der Logos. Das ist gewissermaßen das göttliche Naturgesetz, wenn man so will. In der Renaissance ist die Revolution die, dass der Mensch sich zu Gott erhebt und den Anspruch erhebt, er könnte die göttliche Schöpfung erkennen und Gottes ebenbildlich sich und seine Welt selbst erschaffen. Man ahnt, das ist ein Anspruch auf revolutionäre Veränderung. Er kann seine eigene Welt sich selber machen und deshalb ist, als der Anspruch erhoben wird, kurz vor 1500, kurz nach 1500, Thomas Morus der Erste, der den Namen dafür hat, Utopia. Also, dass der Mensch, heißt es später, der Hegel sich auf den Kopf stellt und die Wirklichkeit danach erbaut. Und zwar Kraft Gottes ebenbildlicher Einsicht und Schöpfungstätigkeit. Weshalb das eine Zeit ist, die einfach die Fantasie so grenzenlos freigesetzt hat, wie das sonst kaum je historisch wieder passiert ist in der Renaissance. Diese Idee, dass der Mensch die Welt erkennen könnte, bedeutet, dass er den göttlichen Logos erkennen kann und es gibt dann dafür in dem damaligen Italienischen aus der Toskana den schönen Satz von der göttlichen Proportion. Das ist der göttliche Logos. Wir können also die göttliche Proportion, den göttlichen Logos in der Welt erkennen. Und da wir dieses Göttliche erkennen, holen wir gewissermaßen das, was vorher in der Götterwelt war, auf die Erde, in das Land Utopia. Und damit sehr deutlich ist, worum es gibt zu der damaligen Zeit, schon vor 1500, in Florenz, Schulen, auf denen man lernen konnte, wie die göttliche Proportion, wo sie überall zu finden ist. Und es gibt da, das klingt sehr witzig, zwei Bereiche, wo man sie besonders gut gefunden hat, die Proportion. In der Buchhaltung für die Kaufleute. Und in den Proportionsstudien, wir kennen alle Leonardo oder Dürer, der Mensch anbeschrieben in Kreis und Quadrat und die verschiedenen Proportionen, also die Höhe der Stirn oder sagen wir mal, der ausgebreitete Arm ist genauso, also die Ausbreitung ist genauso, wie der Mensch groß ist und ähnliches. Und dann wird also alles in Proportionen berechnet und so weiter. Und dann wird das legitimiert mit dem schönen alten Satz des Vitruv: Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seine, dass sie sind, und der Nichtseine, dass sie nicht sind. So. Der gottesebenbildliche Mensch, der diese göttliche Proportion als Gottesebenbild verkörpert. Und das Gegenbild ist die göttliche Natur. Das heißt also, auf der einen Seite hat man die Revolution, aber die Welt ist immer noch göttlich. Daran ändert sich gar nichts. Und deshalb ist die Natur immer noch, wie in der Antike, nicht mehr ganz so moralisch und nicht ganz so lebendig, aber immerhin noch sehr subjektiv. Also Herr Galilei, der Kopernikus neues Weltbild beweisen will, der sagt immer noch, wo hat er es gelernt? Das würde heute kein Physiker sagen. Ich habe es im Buch der Natur gelesen. Also ein kommunikatives Verhältnis zum Sternenhimmel. Ich habe es dort gelesen. Und der Begründer des englischen Empirismus, Francis Bacon, 1620, der begründet zum ersten Mal das Verfahren des naturwissenschaftlichen Experiments und bringt gewissermaßen die äußere Natur jetzt unter experimentelle Anordnung, aber mit einer ganz bestimmten Vorstellung, was die Natur ist. Also erstmal sagt er, die Natur ist göttlich. Und nur weil sie göttlich ist, kann ich aus dieser Natur, aus der Einzelbeobachtung im Experiment, allgemeine Sätze induktiv ableiten. Nur deshalb, weil es immer schon so ist. Und dann ist entscheidend, dass nicht alles, was sich ihm darbietet als Natur, als das erkennt, was dies sei. Also so empirisch, dass man halt sagt, das ist das und das ist das, sondern es käme darauf an, in den Naturerscheinungen den göttlichen Logos zu erkennen. Also, falls Ihnen das jetzt gar nicht sagt, was ich mal unterstelle, müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Das wird dann anschaulicher. In der zeitgenössischen Malerei wird eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Sehen und dem bewussten Schauen. Und das eine ist gewissermaßen, dass man ohne Vernunft zu haben, gewissermaßen gedankenlos einfach sagt, was etwas ist. Und das andere ist eine reflektierte Anschauung, die darauf geht, was die Sache in Wahrheit ist. Was, wie ich vorhin gesagt habe, die Natur der Sache, was die Natur der Sache ist. Also welcher göttliche Logos steckt darin? Und das Experiment hat nicht irgendeiner empirischen Erscheinung zu gelten, sondern muss gewissermaßen das Göttliche in der Natur freilegen, und das ist einfach alles. Und genauso sagt die zeitgenössische Malerei in der Renaissance dann etwas vorher: Wir haben zwei Themen. Das eine ist der Mensch als Gottes Ebenbild, als Verkörperung der Proportion. Das andere ist immer die Nachahmung der Natur. Sie haben ja hier fabelhafte Kunstsammlungen in Dresden. Und wenn Sie mal gucken, um 1450, 1500, italienische Renaissance-Malerei, dann sehen Sie, da gibt es zwei neue Themen. Das eine ist das Porträt und das andere ist die selbstständige Darstellung der Natur. Die Nachahmung der Natur als göttlich. Und derjenige, der es macht, sagt Leonardo, kurz vor 1500, der ist Gottes Ebenbild, und das sagt er in seinen Büchern über die Malerei und meint es auch ganz genau. Und die höchste Kunst in der bildenden Kunst ist die göttliche Kunst der Zeichnung. Und in dem Moment, wo der Künstler das Göttliche in der Natur erfasst durch die göttliche Proportion, wird er selber zu Gottes Ebenbild, und dann sagt Leonardo, also mit einer Anmaßung, die für die Zahl typisch ist, der Maler selber kann, wie Gott sich seine Welt erschaffen, er kann Menschen zu Tränen berühren, er kann das Meer so malen, dass man glaubt, es brauste auf und ähnliches. Also er kann sich seine Welt erschaffen, und Thomas Morus zur selben Zeit entdeckt das Land, was der Mensch selber erschaffen kann, in Lateinamerika wäre es heute, also das Land Utopia. Es ist die Nachahmung der Natur, und da ist Natur immer noch etwas Göttliches, Subjektives, mit moralischen Qualitäten ausgestattetes und ähnliches. Das war Punkt 2. Damit deutlich ist, was Natur mal hieß, und zwar über 2000 Jahre. Darüber war man sich einig. Und das heißt auch, dass das Gegenbild von Gesellschaft in der Weise überhaupt nicht vorhanden war, weil es steckte in der Natur selber drin und der Mensch war Teil des Ganzen. Teil 3, Liberalismus. Was absolut neu ist am Liberalismus, an der bürgerlichen Aufklärung und deren Umsetzung in die bürgerlichen Revolutionen, ist der Atheismus. Die Lehre, dass die Einheit der Welt, die Einheit von Natur, Geselligkeit, Gesellschaft, Mensch, von Denken, von Sinnlichem und so weiter, nicht mehr in den Göttern oder in dem christlichen Gott liegt, der ist gewissermaßen, wie Nietzsche nachher so plakativ gesagt hat, tot, der ist einfach gar nicht mehr da, sondern in der Vernunft. Und die Grundlage dafür ist, dass zum ersten Mal klar getrennt wird, und das hat der italienische Philosoph Gian Battista Vico 1725 dargelegt, in seiner klassischen Untersuchung viel zitiert über die gemeinschaftliche Natur der Nationen, dass die gesellschaftliche Welt von der Welt der Natur getrennt ist. Und deshalb ist der Liberalismus immer die Epoche, Hegel hat das mal so schön formuliert, der Entzweiung, Objekt, Subjekt, Sinnliches, Übersinnliches, Gesellschaft, Individuum, Gesellschaft, Natur, Öffentlichkeit, Privatheit. Man denkt nur noch in Gegensätzen. Die Einheit der Welt ist gewissermaßen weg. Es ist getrennt und die Natur wird objektiviert und die Gesellschaft wird subjektiviert und der Mensch steckt als körperliches Wesen eher auf der Seite Natur und als vernünftiges Wesen auf der anderen Seite, er hängt irgendwo dazwischen. Und das tut ihm nicht gut nach Immanuel Kant, deshalb muss ihm sein Wille gebrochen werden, so, damit er wenigstens auf die eine Seite passt, die Vernunftseite. Nun ist 1725, als das Ganze beginnt, bei Gian Battista Vico noch so ein Übergang von einer Vorstellung, metaphysischen Vorstellung, also dass die Welt in Göttern eine ist. Es wird zerstört, aber er drückt das irgendwie noch aus in der klassischen Form, also daran merkt man, dass die Zeit des Übergangs, dass er Folgendes formuliert, das lese ich mal vor, weil das ist ein klassischer Text, der wird wirklich öfter zitiert, auch bei Klassikern. Doch in dieser Nacht voller Schatten, schreibt Vico 1725, die für unsere Augen das entfernteste Altertum umgibt, erscheint das ewige, niemals erlöschende Licht jener Wahrheit, die man in keiner Weise in Zweifel ziehen kann, dass die gesellschaftliche Welt ganz gewiss von Menschen gemacht worden ist und dass deshalb ihre Prinzipien in den Modifikationen unseres eigenen menschlichen Geistes auffindbar sein müssen. Wer darüber nachdenkt, den muss es in Erstaunen versetzen, wie alle Philosophen voller Ernst sich um die Wissenschaft der Welt der Natur bemüht haben, welche, da Gott sie geschaffen hat, von ihm allein erkannt wird und wie sie versäumt haben, über die Welt der Nationen oder über die gesellschaftliche Welt nachzudenken. Da hat man also diese Trennung Welt der Natur und gesellschaftliche Welt. Die Welt der Natur, das drückt er immer noch klassisch aus in der Zeit, die vorher herrscht. Die Welt der Natur ist von Gott erschaffen und deshalb kann Gott sie alleine begreifen. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass die Natur den Menschen, hätte man einige Jahrzehnte später gesagt, entfremdet gegenübersteht. Und bei der gesellschaftlichen Welt, sagt er, ist was anderes. Der Mensch hat sie gemacht und kann sie begreifen. Aber er begreift sie ja nicht. Also er muss darüber nachdenken. Und das heißt dann, dass der Mensch sie gemacht hat, aber da dass er es begreifen muss, hat er es wohl auf eine nicht bewusste Weise gemacht. Der Mensch hat seine Welt erschaffen, die gesellschaftliche Welt, aber er hat sie bewusstlos erschaffen. Das ist auch ein wichtiges Wort für diese Zeit. Und zwar so, dass sich sein Geist materialisiert hat in der bewussten Schaffung der gesellschaftlichen Welt, sodass er diese gesellschaftliche Welt nur begreifen kann, wenn er sich selbst begreift. Und dafür hat er das schöne Wort der Reflexion. Oder Aristoteles hat das so ausgedrückt, es geht um das Erkennen des Erkennens, das Wissen des Wissens, das Bewusstmachen dessen, was ich nur vorher bewusstlos gemacht habe. Ich muss es mir zum Bewusstsein bringen. Hätte ich nämlich die Welt oder hätte der Mensch die Welt mit Bewusstsein geschaffen, müsste er sie gar nicht erst erkennen. Und dann gäbe es auch gar keine Sozialphilosophie und gar keine Gesellschaftstheorie und keine Soziologie. Man hätte es ja bewusst gemacht. Also gibt es solche Sozialphilosophien oder Gesellschaftstheorien nur unter der Voraussetzung, dass der Mensch diese Welt gemacht hat, aber bewusstlos. Und das drückt der Vico auch noch metaphysisch aus, klassisch zu seiner Zeit, indem er nicht nur sagt, Gott hat die Welt erschaffen und deshalb kann nur er sie begreifen, sondern in dieser gesellschaftlichen Welt hat der Mensch diese Welt bewusstlos erschaffen und die Bewusstlosigkeit fasst er auch in einer Metapher göttliche Vorsehung. Sodass der Mensch, und dann antizipiert er klassische Lehren, klassische Metaphern auch, weil er das bewusstlos macht, immer nur bewusst seinen privaten Interessen, seiner Eigenliebe folgt und ohne es zu wissen und zu wollen, das allgemeine Interesse der Gesellschaft bis hin zur Menschheit insgesamt, also von der Familie bis zur Stadt, bis zum Staat, bis zur Menschheit, immer bewusstlos das allgemeine Interesse mitverwirklicht. Das nennt Adam Smith nachher die Invisible Hand in mir und außer mir, in meinem Gewissen und heute würde man sagen auf dem Markt. Und dasselbe sah auch in der Geschichte so, der Mensch war in Geschichte, aber ohne es zu wissen und zu wollen. Hegel hat nachher die Metapher dafür von der List der Vernunft, die sich durchsetzt. Aber er nennt das hier noch mit der Vorstellung, die vorher geherrscht hat, immer noch ein Rekurs auf Gott. Und dann wird die Welt völlig entgöttlich danach. Es dauert einige Jahrzehnte. Schottland, England, François Quesnay in Frankreich, Adam Smith in England und da wird aus Gott die Invisible Hand, die unsichtbare Hand, die herrscht und da gibt es keinen Gott mehr. Und dann taucht diese Unterscheidung auf von der Welt der Natur und der gesellschaftlichen Welt in der klassischen Unterscheidung Natur, Gebrauchswert der Waren, das Stoffliche, was mir nützlich ist zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Und der Tauschwert, sagt Adam Smith, das sind die Regeln, die die Menschen beim Tausch von Ware gegen Ware und von Ware gegen Geld natürlicherweise beachten. Gebrauchswert als Verhalten zur Natur, Welt der Natur, Tauschwert, gesellschaftliche Welt, das Verhalten, Verhältnis der Menschen zueinander. Adam Smith ist dann 1776, als er seine Untersuchung über die Natur des Wohlstands der Nationen schreibt, überlegt er nicht, was der Gebrauchswert ist, der ist halt da, aber da die Menschen ihre Welt gemacht haben, ihre gesellschaftliche Welt, und dies bewusstlos gemacht haben, geht es vor allen Dingen um den Tauschwert, um dieses gesellschaftliche Verhältnis, dieses zu schaffen und zu untersuchen. Und er untersucht es dann, indem er, gibt es dann die klassischen Dinge, die in jedem Schulbuch stehen, dass er sagt am Anfang, die Menschen haben angefangen, den Wohlstand der Natur, der Nationen zu schaffen, indem sie die Arbeitsteilung eingeführt haben. Dann hat jeder sich auf den Arbeitsmarkt gestürzt, in dem er besonders geschickt ist, wird immer geschickter, indem seine handwerklichen Fähigkeiten immer vereinzelter werden. Er produziert immer mehr, und da das alle machen, steigt der Wohlstand der Nation unter einer Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist die, dass nicht der Hersteller von Tischen auf seinen Tischen sitzen bleibt und der Hersteller von Stühlen auf seinen Stühlen und der Hersteller von Büchern auf seinen Büchern, sondern dass sie ihre Dinge austauschen. Und er spricht dann von einer natürlichen Neigung des Menschen zum Tausch. Sie tauschen. Und zwar so, dass sie Gleiches tauschen in irgendeiner Form. Und er überlegt dann, dass es umso schöner wäre und umso effizienter, wenn die ganze Welt eine Handelswelt wäre, dann könnte nämlich in der gesamten Welt, in der kosmopolitisch geeinten Welt, jeder am meisten produzieren und man könnte austauschen. Und dann kommt er auf die Idee des Tauschwertes, dass also unterschiedliche Gebrauchswerte getauscht werden, man fängt Stuhl gegen Tisch, aber das keiner verliert, sondern dann sagt er, wie von selbst breitet sich ein allgemeiner Wohlstand über alle Klassen der Gesellschaft aus, alle. Das sagt er, nach 20 Seiten später kann man von den arbeitenden Armen lesen, denen von 4 Kindern 2 sterben vor Hunger, aber jedenfalls die ersten 40 Seiten ist der Wohlstand der Nation noch für alle da. Und dann überlegt er, worin der Tauschwert besteht. Und er überlegt zur Zeit der industriellen Revolution 1776, das mag wohl die Arbeit sein. Weshalb das mit der Arbeitsteilung interessant ist. Das mit der Arbeitsteilung ist wirklich interessant. Also Marx sagt mal, das sei eigentlich ganz merkwürdig, dass ein liberaler Ökonom mit der Arbeitsteilung beginnt. Weil zur Zeit der industriellen Revolution müsste eigentlich nicht mit der Arbeitsteilung beginnen, sondern mit der Maschinerie, sollte man denken. Die Fabrik ist immer Lohnarbeit plus Maschine. Aber da ist von der Maschine nicht wirklich so die Rede. Der Adam Smith fängt an mit dem Nadelmacher und das Herstellen einer einfachen Nadel, 18 verschiedene Teiloperationen beinhaltet. Und wenn ein einzelner Arbeiter eine Nadel schaffen würde, würde er vielleicht eine am Tag höchstens 20 schaffen. Und er hätte eine Fabrik gesehen, wo jeder Arbeiter anteilig 4.800 Nadeln am Tag schafft. Und Karl Marx hat nachher eine Nadelfabrik, ich weiß nicht, um 1865 gesehen, wo anteilig jeder Arbeiter 600.000 Nadeln am Tag macht und so weiter. Und es geht also um die Herstellung, die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Arbeitsteilung. Das ist nicht mehr das zünftische Handwerk, wo ein Handwerker alles kann, aber das ist die Abschaffung des zünftischen Handwerks durch die Manufakturen, aber es ist noch keine Maschinerie. Und dann sagt Adam Smith, warum ist die Arbeitsteilung eigentlich effizient? Erstmal, jeder arbeitet dort, wo er geschickt ist. Zweitens, er muss nicht immer von einer Arbeitsart zur nächsten springen. Und drittens, ist ja interessant, sagt er, dass viele Maschinen, die in Manufakturen mit einer, ich zitiere das jetzt, weitgehenden Arbeitsteilung verwendet werden, ursprünglich Erfindungen gewöhnlicher Arbeiter gewesen sind und nicht von Ingenieuren. Es ist keine Umsetzung von Wissenschaft in Technik. Es seien Arbeiter gewesen, die durch diese Arbeitsteilung, dadurch, dass die einzelnen Tätigkeiten immer einfacher geworden sind, also wie bei Charlie Chaplin in Modern Times, also immer einfache Handgriffe, sie zur Überlegung gekommen sind, Arbeit so rationalisieren könnten. und es seien Arbeiter gewesen. Und das trifft die Sache voll und ganz und es sind keine Wissenschaftler, wie 100 Jahre später. Wenn man die erste industrielle Revolution nimmt, ich lese das jetzt mal vor, wer hat da die wichtigen Sachen erfunden? Die erste Dampfmaschine kommt aus Newcastle, aus dem Kohlerevier in Nordengland und hat erfunden ein englischer, nordenglischer Schmied namens Thomas Newcomen um 1700. Und nachdem er diese Dampfmaschine um 1700 entwickelt hat, kam James Watt erst ein Dreivierteljahrhundert später. Und man denkt dann, die Dampfmaschine ist das Symbol der industriellen Revolution. Das ist sie aber nicht wegen der Erfindung, sondern weil sie von James Watt patentiert wurde. Aber erfunden wurde sie von einem Schmied. Die Spinnmaschine, außerordentlich wichtig, weil man die erste industrielle Revolution bezieht sich immer auf den Bereich der Konsumwaren und näher auf den Bereich der Tuche. Wolle, Baumwolle, Leim, Seide. Und man fängt mit Baumwolle an. Das hat man von Indien sich als Monopol geholt. Und damit man Tuche rationell produzieren kann, muss man vor allen Dingen erstmal die Baumwolle spinnen. Und das war der Punkt schlechthin, ohne den es so etwas nicht gegeben hat. Und zwar ist die Spinnmaschine die erste einfache von einem Mr. James Hargreaves als Handspinnrad gegeben und in die Geschichte eingegangen als die Jenny-Spinnmaschine. Die hatte nicht eine Spindel, sondern 18. Das war schon das 18-fache. Die 18-fache Steigerung der alten Arbeitsproduktivität. Dann ist eine weitere mit Wasserkraft erschienene Spinnmaschine entwickelt worden von einem Barbier. Der mit dem schönen Namen, der hatte mit dem Spinnen gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, beim Haare schneiden. Richard Arkwright. Und nachher sind bei den Spinnmaschinen weitere Arbeiter tätig gewesen. Zum Beispiel nach dem Spinnen kommt das Weben. Der Webstuhl, ein Pfarrer ist es, Edmund Cartwright, der den ersten Webstuhl entwickelt. Das ist also auch kein Wissenschaftler der Wissenschaft übersetzt. Und wenn man diese ersten kleinen Maschinen sich anguckt, dann weiß man auch, dass sie nicht nur klein und unscheinbar sind, dass sie aber die Arbeitsproduktivität eines Arbeiters verzehnfacht oder verzwanzigt oder verdreißigfacht haben, sondern man braucht auch gar kein Geld dafür, um sich das anzuschaffen. Das heißt, die englischen Großgrundbesitzer haben eine Hypothek aufgenommen und konnten mit relativ wenig Geld, wenn sie es hatten, das hatten sie schon mal mehr als das Proletariat, mit den einfachen Maschinen hochproduktiv arbeiten. Ich habe mal Folgendes gefunden in der Literatur, was die Produktivitätssteigerung betrifft, die durch diese sehr schlichten von Arbeitern, Handwerkern, Tüftlern und so weiter erreichte Produktivitätssteigerung betrifft. In Großbritannien ist der Import von Baumwolle gesteigert worden. 1775 wurden importiert 6 Millionen Pfund Baumwolle. 1810, 35 Jahre später, nicht 6 Millionen, sondern 132 Millionen Pfund Baumwolle. So ist die Arbeitsproduktivität gesteigert worden durch diese relativ einfachen Dinge. Und dann ist das übertragen worden von der Baumwolle auf die Wolle, auf Leinen und auf Seide. Und das war die erste industrielle Revolution. Und die einzige Erfindung, die in diese Zeit fällt, ist 1848, die wirklich in großem Umfang dann wichtig wird, ist die Entdeckung, dass man aus der Dampfmaschine eine Locomotion machen kann. Also in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts durch Herrn Stevenson. Was dies erstmal heißt, ist, dass durch diese Trennung von gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur wir auf der einen Seite haben die industrielle Revolution und auf der anderen Seite die liberalen politischen Revolutionen. Das heißt, man hat einen Zusammenhang zwischen Freiheit und Naturbeherrschung und die Naturbeherrschung in der eben skizzierten Form und die Verwirklichung von Freiheit in den politischen Revolutionen. Und zwar so, dass in der gesellschaftlichen Welt dieses Bewusstlose der List der Vernunft, die erscheint, wie Marx das nennt, als Fetischcharakter der Ware, das Entscheidende ist. Das heißt, der Mensch hat seine Geschichte, seine Gesellschaft gemacht, ohne es zu wissen, er verfolgt bewusst sein Interesse und ohne es zu wissen, das allgemeine gesellschaftliche Interesse und so weiter. Und dass deshalb dieses Bewusstlose der gesellschaftlichen Verhältnisse zunächst erscheint als Invisible Hand oder als List der Vernunft und bei Karl Marx als Fetischcharakter der Ware und vorher bei Immanuel Kant um 1780 oder bei Hegel um 1820 heißt es immer, es ist wie eine Natur. Eine sinnliche erste Natur gäbe es, und das ist das, was wir so mit Natur assoziieren, und eine übersinnliche zweite, bewusstlose gesellschaftliche Natur. Also das heißt immer die zweite Natur, das Bewusstlose. Und diese zweite Natur erscheint schon im Liberalismus in der Form des Positivismus. Der Positivismus zeichnet sich dadurch aus in Frankreich, dass er diese bewusstlosen Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse, nicht als bewusstlose Verhältnisse begreift und aufklärt, an Aufklärung hat er gar kein Interesse, sondern zum gesellschaftlichen Naturgesetz macht und dadurch zum ersten Mal die Idee hat, dass man technisch die Natur beherrschen kann, wie man technisch die Gesellschaft beherrschen kann. Auguste Comte oder Claude-Henri de Saint-Simon, Saint-Simon ab 1802 und Comte ungefähr ab 1820. Dieser Positivismus, den kann man ganz gut erklären, das ist auch keine intellektuelle Überforderung. Wenn Sie das mal nachlesen wollen, ist ganz empfehlenswert von Auguste Comte die Rede über den Geist des Positivismus. Das ist ein relativ kurzes Buch und ebenso plausibel wie falsch, aber interessant und für die Zeit außerordentlich folgenreich und für heute auch außerordentlich folgenreich. Und nicht nur für die sogenannten westlichen oder fortgeschrittenen Gesellschaften, sondern die Stichworte, kann man mal kurz zitieren, hat auch, die findet man in der brasilianischen Nationalflagge, Ordnung und Fortschritt zum Beispiel in der brasilianischen Nationalflagge, oder große Anhänger von Comte sind auch die mexikanischen Revolutionäre um 1900 oder Türkei von Atatürk, auch durch Comte beeinflusst. Also das ist nicht einfach ein Theoretiker, der irgendwie merkwürdige Dinge geschrieben hat. Bei Comte ist, wenn Sie die Rede über den Geist des Positivismus lesen, würde ich hinten anfangen. Und zwar, das ist immer interessant, da gibt es ein sogenanntes enzyklopädisches Gesetz. Ein Gesetz der Rangordnung der Wissenschaften, Klammer auf, enzyklopädisch heißt es, weil die Revolution in Frankreich eingeleitet wurde, theoretisch durch die Enzyklopädie. Ab 1751 ein ganz großes Werk, ich weiß jetzt nicht genau, 50 Bände ungefähr, und dieses enzyklopädische Gesetz ist niedlich dagegen. Das passt auf 10 Seiten und ist ganz einfach, aber das erzählt viel über den Geist des Positivismus. Die Rangordnung der Wissenschaften stellt Comte so dar. Oben ist die Mathematik und darunter ist die Physik. Und sonst gibt es nichts. Und bei der Physik ist oben die Astronomie, dann kommt die Physik der Erde, dann kommt die Chemie, dann kommt die Biologie, die ist Anfang des 19. Jahrhunderts, wird sie entwickelt. Und die Biologie bestimmt er als die Wissenschaft vom Individuum. Das klingt komisch, Aber wenn man überlegt, dass Charles Darwin die englische Konkurrenzgesellschaft im Pazifik entdeckt hat, ist das nicht so lächerlich. Also das sagt jetzt nicht ich. Das sagt zum Beispiel Herr Marx und das sagt auch der völlig andere Ferdinand Tönnies. Die Biologie überträgt gesellschaftliche Verhältnisse in die Welt der Natur. Und die höchste, aber letzte Wissenschaft ist die soziale Physik. Das ist die Wissenschaft vom Logos der Societas oder anders gesagt die Soziologie. Und diese Soziologie als soziale Physik ist nur die andere Seite. Die Vorstellung ist jetzt die, man kann mittels dieser sozialen Physik die Gesellschaft technisch so beherrschen, wie man mittels der Physik der Erde das, was jetzt Natur heißt, auch Natur heißt, genauso technisch beherrschen. Die Technik wird universell und es gibt dort keine Freiheit mehr und keine Gleichheit. Es gibt dort keinen ewigen Frieden mehr und Ähnliches. Es gibt, was die technische Beherrschung der Welt betrifft, ist er gewissermaßen der erste Theoretiker der Sozialtechnik oder Technokratie entwickelt. Und er macht sich über alles lustig, was Freiheit heißt und was Gleichheit heißt. Von daher entwickelt sich aus dieser Vorstellung der Rassismus nachher. Also erstmal die Rassenlehre und dann der Rassismus. Und das Spiegelbild dieser technischen Beherrschung der Gesellschaft ist die technische Beherrschung der Natur durch die Industrie. Also man hat Industrie und Technokratie und Freiheit ist da nicht und Gleichheit ist da nicht. Und Kosmopolitismus ist da nicht und ewiger Friede ist da nicht und alle diese Dinge sind jetzt weg. Das ist völlig reaktionär, das ist es aber nicht. Das ist am Anfang des 19. Jahrhunderts noch durchaus mit einigen Einschränkungen als Erbschaft der Französischen Revolution gedacht. Und zwar erklärt Herr Quandt das so, dass er sagt, diese Soziologie als soziale Physik ist eine Lehre von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die lasse ich jetzt mal weg, und eine Geschichtstheorie. Und die Geschichtstheorie ist die Theorie von Ordnung und Fortschritt und heißt Drei-Stadien-Gesetz. Intellektuell, also auch nicht überfordert. Es gibt also drei Stadien. Erstens das alte Regime, das theologische, also die Zeit vor der Französischen Revolution. Da gibt es Militär, da gibt es Theologie, da gibt es göttliche Einsichten, da gibt es Krieg, Gewalt, da gibt es Ordnung, aber keinen Fortschritt. Zweitens, dann kommt die Revolution, das metaphysische Stadium, man sucht nach der Vernunft, die Volkssouveränität, die Lehre von den Menschenrechten und so weiter. Das alte Regime wird gestürzt. Und deshalb ist dies das Zeitalter, sagt Kant, der Kritik, der Destruktivität und so weiter. Verdienst der Revolution ist, die Ordnung ohne Fortschritt zu ersetzen durch Fortschritt, aber ohne Ordnung. Und deshalb sagt er, und das ist auch ganz treffend für seine Zeit, das ist die Beobachtung vieler Zeitgenossen und dann haben sich die Sozialphilosophen um 1800 immer mit beschäftigt, wie es möglich ist, dass diese großartigen Sozialutopien, zum Beispiel vom ewigen Frieden und von der Freiheit aller Menschen, in der Französischen Revolution so schnell umschlagen in den Terror und dann in die Napoleonischen Kriege und etwas später in die Restauration von 1814-15 und die Heilige Allianz, worauf die Revolution von 1830 folgte und so weiter. Und es gibt einen endlosen Zirkel von Revolution und Restauration und Gewalt. Und man kommt da nicht heraus. Und deshalb sagt Kant, der kein Vertreter ist des alten Regimes, das will er gar nicht wiederherstellen, wenn ich die Ideen der Revolution und die Verdienste der Revolution retten will, dann geht dies nur, indem ich eine Gesellschaft schaffe, die Ordnung mit Fortschritt oder Fortschritt mit Ordnung verbindet, sodass nicht immer auf die Revolution eine Restauration und die Wiederherstellung des überwundenen alten Regimes folgt, sodass dieser Positivismus auftritt mit dem Anspruch, die französische Revolution zu überwinden, indem ihre Verdienste nicht negiert, sondern gerettet werden. Und dies in einem System, in dem der Fortschritt, industrieller Fortschritt auf der einen Seite und technische Beherrschung der Gesellschaft auf der anderen ist. Man hat dort also zum ersten Mal die Vorstellung eines technischen Kosmos, der Natur und Gesellschaft umfasst, in dem aber alles, was vorher Menschenrechte betrifft, der Lächerlichkeit preisgegeben wird, mit der ausdrücklichen Intention, die Verdienste der Revolution paradoxerweise doch zu retten und sie nicht immer wieder in Restauration untergehen zu lassen. Der letzte Punkt, diese Vorstellung des Positivismus einer technischen Beherrschung der Natur und der Gesellschaft gleichermaßen, kommt dann voll zum Tragen nach der großen Depression von 1873-79, die den Imperialismus einleitet. Und zwar ist dort der kritische Gehalt des Liberalismus verloren. Vorher konnte man sagen, die Entzweiung der Welt, der Natur und der gesellschaftlichen Welt zerstört das alte Weltbild. Und nicht nur das alte Weltbild, sondern die alte Ordnung, politische Ordnung, die sich als göttliche Ordnung versteht, die alte ökonomische Ordnung und so weiter. Und unterstellt alles der Herrschaft der Vernunft. Und wenn man den Liberalismus insgesamt nimmt, das ist ja eine historisch ganz kurze Epoche von ungefähr 100 Jahren, zwischen 1765 und 1873, 1873 kann man richtig als Jahreszahl nehmen, dann ist das die Epoche, in der sich diese Herrschaft der Vernunft langsam über alle Bereiche der Gesellschaft ausdehnt. Und man könnte sagen, ökonomisch bedeutet das, dass zuerst man anfängt mit der Arbeitsteilung und der Tuchindustrie und der Konsumgüterindustrie, und ab 1848 fängt man mit der Schwerindustrie an und dann werden die Produktionsmittel produziert und dann ist am Ende dieses der liberalen Epoche, der Kapitalismus, der Liberale, ein in sich geschlossenes System und hat nichts mehr gegenüber, sich gegenüber, was aufklärend oder revolutionär zu verändern wäre, und dann verhärtet er sich zu einem naturgesetzlichen System. Und das ist dann der Imperialismus, das ist dann gewissermaßen die Hegelsche List der Vernunft ohne Vernunft. Der Vernunftanspruch ist nicht mehr da. Der gesellschaftliche Fetischismus wird jetzt zum gesellschaftlichen Naturgesetz, genauso wie es ein Gesetz der äußeren Natur gibt. Und die Technik wird dann das, was Natur und Gesellschaft insgesamt umfasst. In Stichworten nehme ich drei Bereiche: erstens Ökonomie, zweitens Staat und drittens die organisierten Interessen von Proletariat und Kapital, also die beiden herausragenden Klassen der Zeit. Interessant ist, wo diese große Depression, die den Imperialismus einleitet, entsteht. Erstmal an der Peripherie, die Börse von Wien, Aktiengesellschaft. Das ist schon mal interessant. Die Kapitalkonzentration hat jetzt ein solches Ausmaß erreicht, dass Kapitalinvestitionen nur noch über Aktiengesellschaften möglich sind. Und zwar nicht mehr nur im Eisenbahnbereich, sondern generell die Börse. Und das Zweite ist, dass sich von Wien aus diese Krise ausbreitet, ganz schnell auf New York und dann über die gesamte Welt, die einfach aufgeteilt ist durch die Kolonie. Man kann wirklich sagen, eine weltumspannende Krise, aber New York ist dann das zweite Zentrum. Und da sind es Banken, die als Eisenbahnfinanziers auftreten. Das heißt, es ist der Bereich hoher Kapitalkonzentration im Bereich der Schwerindustrie, damit beginnt diese Krise. Das heißt, diese Krise beinhaltet erstmal das, was Lenin dann gesagt hat, Es ist eine hohe Konzentration von Kapital in diesem schwerindustriellen Bereich. Hohe Konzentration von Kapital heißt, ich übersetze es mal in die Alterssprache, eine hohe Marktmacht, Monopole, Oligopole. Lenin sagt dann, dieser Kapitalismus dieser Zeit ist Monopolkapitalismus und sonst gar nichts. Die großen transnationalen, internationalen Konzerne werden gegründet und so weiter. Und das, was hier jetzt wichtig ist, wenn man sich mit Herrn Marx beschäftigt und den drei Bänden des Kapital, liest man ja meistens, wenn man überhaupt weit kommt, den ersten. Wenn man sich mit der Imperialismustheorie beschäftigt, muss man den zweiten lesen, über die Zirkulation. Die marxistischen Imperialismustheoretiker beschäftigen sich alle mit dem zweiten Band des Kapital, mit der Zirkulation des Kapitals, nicht mit der Produktion, sondern mit der Zirkulation. Und zwar deshalb, weil Monopolmacht auf dem Markt bedeutet, dass nicht nur die Konkurrenz, das wäre der dritte Band des Kapitals, sondern vor allem die Zirkulation in Regie genommen wird und unter planende Rationalität gebracht wird. Die Zirkulationssphäre, könnte man sagen, Horkheimer hat das mal so etwas plakativ ausgedrückt, die Zirkulation ist zerstört. Also der Bereich der freien Konkurrenz, des Warentausches, wird jetzt in transnationalen Konzernen unter ihre Regie gebracht und wird dann dort rational beherrscht. Dann gibt es verschiedene Formen, wie diese Monopolunternehmen sich zusammenschließen, also Kartelle als Zusammenschluss von selbstständigen Unternehmen, Kapitalfusion, in Deutschland die Arbeitsgemeinschaften, IG Farben zum Beispiel, Industriegemeinschaften, die dort gegründet werden. Und dann ist das mit der Zirkulation für alle beteiligten Theoretiker eine außerordentlich interessante Angelegenheit. Und zwar von marxistischer Seite sieht es so aus und wird es oft so interpretiert bei Imperialismustheoretikern, dass sie sagen, entweder gibt es das Wertgesetz gar nicht mehr, den liberalen Wert, Tauschwert der Dinge, es gibt nur noch Macht, oder dieses Wertgesetz wird durch Macht zumindest überlagert. Aber Macht ist das Thema schlechthin, die Außerkraftsetzung des alten Wertgesetzes, sodass jetzt, das kann man auch bei Engels sogar nachlesen, die Idee entsteht, als könnte die innerbetriebliche, Betriebswirtschaft entsteht zu der Zeit auch so langsam, die betriebswirtschaftliche Rationalität sich auf die Gesellschaft insgesamt ausdehnen und die Gesellschaft insgesamt in eine einzige Fabrik verwandeln. Diese Planung, die dort gemacht wird, von Produktion, Absatz und so weiter, erfordert jetzt eine neue Klasse und eine neue Institutionalisierung. Deshalb ist neben der Macht das zweite Thema die Bürokratie. Der Klassiker ist Herr Max Weber, der die Bürokratieanalyse der Zeit liefert. Die Bürokratie als die Institutionalisierung technischer Rationalität, die Führung steht für die Zwecke und der Stab selbst ein Mittel, stellt die Mittel bereit für die Unternehmenszwecke und man versucht jetzt das, was vorher anarchisch, bewusstlos gemacht wird, nicht unter Vernunft, sondern unter technische Rationalität zu bringen, was ein großer Unterschied ist. Das eine wäre die Aufklärung bewusstloser Verhältnisse, das andere ist die technische Beherrschung gesellschaftlicher Naturgesetze, denen man ihre Bewusstlosigkeit gar nicht mehr ansieht. Und dies Ganze macht eine neue Klasse in der Wirtschaft, nämlich die Klasse der Angestellten. Die spielen ja 1929/33 eine außerordentlich große Rolle bei dem Ausgang in die Barbarei. Dann in der ökonomischen Theorie die Reflexion jetzt dieser bürokratischen, technischen Rationalität, das hatte ich vorhin vorgetragen, Karl Menger aus Wien beginnt sein epochenmachendes Buch über die Volkswirtschaftslehre 1871 am Vorabend der Großen Depression damit, dass er sagt, ich beginne mit dem einzelnen Menschen. Das ist das, was man so eine Robinsonade nennt. Nach 150 Seiten kommt überhaupt erst die Gesellschaft in Betracht. Und dieser einzelne Mensch steht der Natur gegenüber und hat Hunger und befriedigt seine Bedürfnisse. Die Dinge sind knapp. Die Knappheit ist das Grundprinzip. Seine Bedürfnisse sind immer größer, sein Magen ist immer größer als die verfügbaren Dinge. Und die Dinge, deren er bedarf, sind die Mittel, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und deshalb sagt der Menger, alle Dinge auf dieser Welt, der gesamte Kosmos steht unter dem Prinzip von Ursache und Wirkung und es gäbe überhaupt auf der ganzen Welt keine Ausnahme von diesem Prinzip der Naturgesetzlichkeit und Notwendigkeit. Und deshalb ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass er sagt, was es auch gibt, ob ich von Gütern rede oder von wirtschaftlichen Gütern, von deren Wert oder Tauschwert oder Preis. Daran ist nichts von Freiheit, sondern alles an Notwendigkeit zu finden und nichts in diesem Bereich spiegelt in irgendeiner Form die mögliche Freiheit des Willens wider, sondern alles ist rein sachtechnisch und es ist einfach, wie es ist. So Ursache, Wirkung und es ist immer gleich und daran kann man gar nichts machen. Und der Bereich der Wirtschaft ist kein Bereich mehr der Freiheit, sagt das Bürgertum, nachdem es 100 Jahre vorher die Freiheit aller Menschen proklamiert hat, proklamiert es jetzt gewissermaßen die Unfreiheit aller Menschen. Dass die Ökonomie als sachtechnisch autoritäres System. Dasselbe in der Produktion, die Arbeitsteilung, Taylorismus, Fordismus kennt man und dann die zweite industrielle Revolution. Die erste mit der Bürokratie, was braucht man dafür? Man fängt an, Betriebswirtschaft zu machen, Jura zu machen, Volkswirtschaft als Fachwissenschaft, man braucht Städteplaner und so weiter und so fort. Und man braucht technische Universitäten, wo man lernt, die Gesellschaft technisch zu beherrschen. Und die zweite industrielle Revolution, Naturbeherrschung, da gibt es also eine Erfindung nach der anderen. Also ich lese das mal vor, das kennen wir aber alle. Aber sonst fällt mir irgendwas Wichtiges nicht ein. Also das Automobil, der luftgefüllte Gummireifen, Bakelit, künstliche Chemiefasern, künstliche Herstellung von Ammoniak zum Beispiel, dass man also nicht mehr auf den Guano-Dünger aus Peru angewiesen ist, das Haber-Bosch-Verfahren, das Luftschiff, der sogenannte Zeppelin, das motorgetriebene Flugzeug, elektrische Energie, Glühdrahtbirne, Telefon, elektrische Straßenbahn, auch so niedliche Dinge oder wichtige Dinge wie die Waschmaschine, das elektrische Bügeleisen, der Gasherd, der Elektroherd, das leichte Maschinengewehr, die Maschinenpistole, Giftgas, Panzer, Jagdflugzeuge, Langstreckenbomber, U-Boote, alles Technik, so oder so. Also vom Haushalt bis zur Kriegsführung alles dazu gebracht. Dann muss man nur daran denken, was in dieser Zeit an naturwissenschaftlichen Weltbildern ist, von der Quantentheorie oder von der Vererbungslehre, Eugenik bis zur Kognitivitätstheorie und so weiter. Und so folgen jetzt die neuen Naturwissenschaften in diesem Bereich der zweiten industriellen Revolution nicht mehr dem Imperativ der Metaphysik von Francis Bacon oder vielleicht von Leonardo da Vinci. Man erforscht nicht mehr die Schöpfung Gottes, sondern man macht Naturwissenschaft, um sie unter Verwertungsimperative des Kapitals zu bringen. Und man braucht deshalb einen anderen Bildungssektor. Also der vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob das heute noch an Universitäten diskutiert wird, gedacht hat, man könnte vielleicht die alte Humboldt-Universität nochmal anrufen, was ich auf keinen Fall machen würde, weil man sich da aus der endlichen Welt zurückziehen soll und mit der geistigen Freiheit und der realen Unfreiheit zufrieden sein soll. Das ist ja schließlich Humboldt. der findet dann, dass man hier mit der Unfreiheit völlig zufrieden wird. Der Bildungssektor wird völlig umgestellt, also man hat keine Bildungsuniversitäten mehr, schon, also nicht mit dem Bologna-Prozess hat das angefangen, sondern war über 100 Jahre vorher, also mit den technischen Universitäten und den neuen Forschungseinrichtungen, der Vernetzung von Universitäten und Forschungslabors in der Industrie geht das schon los. Das ist also alles von 1900. Können Sie auch bei Max Weber nachlesen, der ist in die USA gefahren und hat mal folgende Geschichte mitgebracht für seine Studenten 1920. Wie gesagt, also die amerikanischen Studenten gehen ans Studium ganz anders ran als die Deutschen. Der amerikanische Student geht zu seinem Professor und erwartet von dem, dass er gegen Bezahlung etwas geliefert bekommt, wie seine Mutter in den Gemüseladen geht und dort Blumenkohl kauft, so geht der amerikanische Student in die Universität, bezahlt und erwartet eine Ware. Das ist schon von 1920 gang und gäbe, schon von 1900 und so weiter. Und deshalb verwandeln sich die Universitäten von Städten der Bildung, wenigstens der innerlichen Bildung der Humboldt-Universität, jetzt nur noch in Städten der Verwertung oder der Herstellung verwertbarer, rationaler Menschen und in das, was Max Weber nennt, ein Betrieb. Die Universitäten sind ein Betrieb, wie der Staat ein Betrieb ist, wie die Wirtschaft zum Betrieb wird. Alles steht unter der technischen Rationalität. Der Staat wird dann ein technischer Staat. Und dieser Staat, das lese ich nochmal vor, dann höre ich auch auf. Aber dieser Staat ist kein Staat mehr der Volkssouveränität. Max Weber schreibt in den Zeiten des Ersten Weltkrieges, von dem man nachher sagt, dass er davor gewarnt hätte, was gar nicht stimmt, worin der Staat jetzt besteht. Vorher bei Rousseau ist es noch ein moralisches Gesamtsubjekt, ein geistiger Gesamtkörper, ein allgemeiner, vernünftiger, freier Wille. Bei Max Weber, ganz realitätsgerecht, positiv steht das gleiche Wahlrecht, rein staatspolitisch, in einer engen Beziehung zu jener Gleichheit gewisser Schicksale, die wiederum der moderne Staat als solcher schafft. Gleich sind die Menschen vor dem Tod. Annähernd gleich sind sie auch in den unentbehrlichsten Bedürfnissen des körperlichen Lebens. Eben dies Ordinärste, ordinär nennt er die körperlichen Bedürfnisse, dass Leute verhungern können, und jenes pathetisch Erhabenste, nämlich das Sterben, das war ganz pathetisch erhaben, also sterben zu können fürs Vaterland, etwas ganz Großartiges, das umfassen diejenigen Gleichheiten, die der moderne Staat allen seinen Bürgern wirklich dauernd und unbezweifelbar verbietet. Das rein physische, die rein physische Sicherheit und das Existenzminimum zum Leben und das Schlachtfeld für den Tod. Das schafft der Staat. Das erste haben wir heute noch, das zweite haben wir heute auch noch. Und wenn man sich dann fragt, wo ist da Freiheit, dann spielt die hier gar keine Rolle mehr. Und Max Weber sagt, das ist das, obwohl er das so schreibt, das ist das Gehäuse der Hörigkeit der Zukunft, schreibt er das 1920. Und wer angesichts dessen noch irgendwie glaubt, irgendwelche liberalen Ideale retten zu können, der vergisst, dass der Liberalismus, sagt Max Weber in seinen politischen Schriften, schon von 1910, der vergisst, dass diese klassische Libertas gesellschaftliche Voraussetzungen hatte, die unwiederbringlich verloren sind. Alle Wetterzeichen deuteten auf zunehmende Unfreiheit in Russland, in den USA und vor allen Dingen allen vorangehend, sagt er ausdrücklich, Deutschland, das auf dem Wege der Bürokratisierung besonders vorangeschritten ist. Und in Deutschland nennt er besonders, das teilt Max Horkheimer 20, 30 Jahre später auch noch, die deutsche Sozialdemokratie, die die Arbeitermassen in den Marsch drillt und ihnen den Autoritarismus beibringt. Und Horkheimer schreibt nachher, er hat dann in seinem Text über den autoritären Staat, das könnte ich jetzt vorlesen, tue ich es aber nicht, dass in die sozialistischen Utopien, dass sogar die bis ins Letzte, dass die Utopie von Planzahlen erfüllt worden ist und dass die höchste Utopie, zu dem es die deutsche Sozialdemokratie bis 1933 bringen kann, die ist, dass sie an die Stelle der staatlichen Bürokratie, die Bürokratie der Parteiapparate setzt. Das könnte ich jetzt auch vorlesen von Rudolf Hilferding und so weiter. Das trifft die Sache ganz genau, sodass überhaupt jede Utopie, jede Idee von Freiheit, von ewigem Frieden und so weiter verloren ist. Und das Einzige, was zu bleiben scheint, ist, den Rest an Anarchie im Kapitalismus abzuschaffen durch eine sogenannte sozialistische Planwirtschaft, in der die Freiheit in der Einsicht in die Notwendigkeit, in der die technische Beherrschung der Gesellschaft sich mit der technischen Beherrschung der Natur verbindet, in einem gesamten technischen, autoritären, rationalen Universum. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe ja gesagt, auf 1,5 Stunden war ich mal getrimmt. Das stimmt auch nicht mehr ganz. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Kondition.